erstmal. Genau jetzt anfangen würde. Da würde ich ja noch recht geben. Das kannst du natürlich nicht. Nee. Bis dann. Aber du kannst doch schon irgendwo eine Diskussion in der Zeit haben. Das ist eher angefangen. Ja, ne? Oder? Mhm. Ja. Wir beginnen mal mit dem Fragenteil, und zwar, du hast ja vorhin schon die Zeitschrift Specs erwähnt, und für meine Begriffe ist dort an dieser Zeitschrift relativ gut sichtbar, dass bestimmte Sachen, also wie diese von dir beschriebene Poplinke, oder schon erwähnte Poplinke, so in der Form nicht mehr existieren. Du hattest ja auch vorhin schon dieses Thema stilistische Ausfranzungen oder so. Also es gab zum Beispiel dann mal bei der Specs so einen Artikel oder so ein Titel, Thema mürrische Musik, zum Thema auch NS-Black Metal. Also dass plötzlich einfach mal, dass man gesagt hat, das ist, also vorher ging es halt bei der Specs auch schon immer um spannende, hippe Sachen, wo Musik und soziale Bewegungen irgendwo zusammenkommen. Und dann plötzlich wurde eben diese Sache thematisiert. Es gibt ja dort in Norwegen irgendwelche Leute, die brennen halt dort Kirchen an. Und das sind ja auch Sachen in Bewegung, das ist ja alles furchtbar spannend. Und dazu gibt es halt diese mürrische Musik. Ja? Also wo dort schon bei Specs selber deutlich wird, da ist irgendwie dieses Kategoriensystem, was ist emanzipatorisch, was ist korrekt, irgendwie völlig hinten weggerutscht. Schon Anfang der 90er Jahre so. Und nun wäre die Frage, was ist eigentlich aus diesem Referenzsystem geworden, was irgendwie diese kritische Öffentlichkeit im Bereich der Popkultur mal dargestellt hat. Wir selber merken es halt in der Form, dass es dann immer eher so Mikrodebatten sind. Also es gibt dann keine Zeitschriften mehr, an denen man sich dann so großartig orientiert, sondern das ist dann einfach, hat dann auch erstmal irgendeine Internetsuchmaschine, wo man sich dann halt kundig macht über bestimmte Sachen und sich erstmal Texte durchliest oder vielleicht dann doch mal den einen oder anderen Kommentar, den mal irgendjemand dazu geäußert hat. Aber dieses große Podium für so eine Auseinandersetzung, das fehlt eigentlich für meine Begriffe. Auch so eine Sache wie diese Kampagne I Can't Relax in Deutschland oder so, das sind ja alles extreme Bemühungen, sowas wieder zu reimplementieren irgendwie, aber das ist ja auch ein riesiger Aufwand für die Handvoll Leute, die das dann veranstalten. Ja, das so als Problem auf erstmal zu diesem Thema, was war dieses Referenzsystem, was ist es jetzt, warum ist es jetzt nicht mehr und hat das vielleicht auch was mit dieser Stilvielfalt zu tun? Soll ich da gleich was zu sagen oder gibt es noch andere Anmerkungen dazu? Oder soll eigentlich nur ich dazu was sagen? Ich sage jetzt dazu was. Und zwar sage ich, dass man vielleicht doch nochmal gucken kann, was ist der Unterschied zwischen einer sogenannten politischen Linken und der Pop respektive Kulturlinken. Was damit ganz oberflächlich gemeint ist, ist ja eine Verschiebung von Themen oder Gegenständen, mit denen man sich politisch beschäftigt. Also das heißt, auch die Poplinke beansprucht ja im Hochmaße eine politische Linke zu sein. Aber die politische Linke ist ja erstmal und gemeint ist damit eben so das, was man aus den 80er Jahren noch kennt, Anti-AKW-Bewegung, meinetwegen auch noch Friedensbewegung, Hausbesetzerbewegung, Anti-Imps und so weiter, auch erste Form von Autonom, ist ja eine Linke, die so ganz klare klassische Themen hat, zum Teil sogar noch klassische Themen des Arbeitermarxismus oder der Arbeiterbewegung, also nämlich Arbeitskampf, aber vor allen Dingen natürlich die ganzen klassischen Themen der neuen sozialen Bewegung. Also was in den einzelnen Titeln, die ich jetzt gesagt habe, ja auch schon drinsteckt. Häuserkampf, Frieden und Kernenergie oder irgendwas, Umweltschutz. Und das sind ja insgesamt Themen, die müssen nicht unbedingt was zu tun haben mit dem eigenen Leben. Also selbst wenn man als, was weiß ich, Student bei der Post arbeitet und Pakete packt, muss man nicht gewerkschaftlich organisierend sein, sondern kann aber trotzdem politisch dann, keine Ahnung, für irgendwelche anderen Fließbandarbeiter sich engagieren. Genau an der Stelle übernimmt die Poplinke schon mal eine Formulierung, die kommt eigentlich meines Wissens aus dem Feminismus, diese berühmte Formulierung, das Private ist das Politische. Also das heißt, meine politische Haltung, keine Ahnung, ich bin für Nicaragua, gegen Krieg und gegen Rassismus, muss sich in irgendeiner Form auch widerspiegeln, ausdrücken, Ausdruck wieder, in meiner Alltagspraxis, in meinem eigenen Handeln. Und zwar explizit in dem, was nicht nur auf Veranstaltungen passiert, wo ich mich politisch äußere, wie der hier zum Beispiel, sondern es muss sich auch ausdrücken, eben in dieser für die bürgerliche Gesellschaft ja ganz wichtigen Sphäre des Privaten. Die Frage ist dann zum Zweiten, wie drückt sich das aus? Also ist es auf der Ebene, dass man einfach weiß, das ist ein aufrechter Genosse und der schlägt übrigens auch seine Frau nicht? Oder hat das wiederum genau mit einer bestimmten Form zu tun, wie man als Linker sich eben sozusagen sein Privatleben, wie man das kommuniziert? Also das heißt, da ist genau der Punkt, wo die Kultur wichtig wird. Also wo wichtig wird, auf einmal, wo wichtig wird, dass der Musikgeschmack nicht nur eine Privatangelegenheit ist, sondern der Musikgeschmack selber Indikator wird für eine politisch-private Einstellung, wo dann auch das Verhältnis, was ich zu dieser Musik habe, wichtig wird. Gleichzeitig erschließt sich damit ja überhaupt erstmal ein neues Thema. Also das heißt, eben nicht mehr diese klassischen Themen, die sozusagen auch noch explizit auf den Kapitalismus, auf die gesellschaftliche Struktur der Moderne gerichtet sind, stehen im Vordergrund, sondern, um bei diesem Schema zu bleiben, was ich vorhin erwähnt habe, auf einmal ist es der Überbau, der ins Zentrum der politischen Bewegung, der politischen Betätigung rückt. Also die politische Haltung wird abhängig von der Art und Weise, wie ich mich kulturell ausdrücke. Das ist jetzt wieder sozusagen der Bogen, da ist erneut die Frage, was entscheidet denn an dem kulturellen Verhalten, was politisch ist und was nicht. Auch da haben wir schon so ein paar Begriffe, über die wir dann vielleicht auch noch weiter reden, eben Subkultur, Subversion und Dissidenz. Und das wurde verbunden mit zwei Begriffen, die dann, obwohl sie überhaupt keine politischen Begriffe sind, quasi synonym für ein politisches Verhalten wurden. Und diese beiden Begriffe, auch wenn die jetzt sehr bescheuert klingen, sind Sexiness und Coolness. Also das als Attribute für eine politische Haltung, die gerade wichtig wird, wenn man diese Formel zur Strategie erhebt, das Private ist das Politische, respektive auch umgekehrt, das Politische ist das Private. Also heißt erstens, was stattfindet, ist eine Kulturalisierung, was ganz zentral ist, nämlich nicht nur eine Verschiebung von den klassischen politischen Themen in den Bereich der Kultur, sondern was auch heißt, dass der klassische Gegenstandsbereich politischer Praxis selber kulturalisiert wird, also zum Beispiel sowas wie und das ist jetzt keine Kritik, sondern das, nur um das zu beleuchten, also zum Beispiel Arbeitskampf. Ja? Also man hat ein relativ einfaches Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital, und was weiß ich, 35-Stunden-Woche, irgendwie sowas. Und jetzt kann man aber auf einmal sagen, nee, da gibt es auch kulturelle Aspekte, die eigentlich für eine gelungene politische Praxis viel wichtiger sind. Zum Beispiel, wie verhält man sich denn jetzt in diesem Arbeitskampf als Mann gegenüber den weiblichen Kollegen? Oder wie verhält man sich zum Kollegen, der schwul ist? Oder irgendwie sowas. Also auf einmal werden diese Bereiche selber in den Bereich der Kultur reingezogen und damit aber längerfristig gerät dieser, vollzieht sich sozusagen ein Verschwinden der Gesellschaft gegenüber der Kultur. Also das heißt, diese Gegenüberstellung politische Linke, Kulturlinke kann man eigentlich auch so formulieren, eine explizit auf Gesellschaft bezogene Linke wird ersetzt durch eine Linke, die die Phänomene, die vorher als gesellschaftliche Phänomene erklärt wurden, jetzt als kulturelle Phänomene darstellt. Jetzt kann man sagen, das ist ja erstmal nur ein anderes Vorzeichen, das heißt ja noch nichts, aber daran hängen eben bestimmte, letztendlich auch politisch-strategische Veränderungen in Bezug auf Ausdruck oder Verhalten. Und das, dafür ist wichtig, dass zum Beispiel auf einmal zum Kriterium wurde, so etwas wie Sexiness oder Coolness. Ja, dazu muss man wissen, was jetzt auch ein bisschen lächerlich klingt, aber durchaus eine Rolle spielte, dass tatsächlich, was so im emphatischen Sinne Stil angeht, die Linke aus den 80er Jahren kommend und selbst zum Teil auch die Punkbewegung, auch wenn die ja ihren Ursprung in London zum Teil hat, in diesem Umfeld von Vivian Westwood und so weiter, die Linke hatte stilmäßig nicht sonderlich viel zu bieten. Ja? Das sieht man im Übrigen heute noch, wenn man Berichte sieht über 40 Jahre 68 und dann Rudi Dutschke vorgeführt wird. Und in jedem Bericht über Rudi Dutschke ist dieser bescheuerte Strickpulli-Thema. Ja? Was aber nicht uninteressant ist. Also weil man daran wird auch nochmal eine Historisierung festgemacht, die eben deutlich macht, dass es sozusagen den Linken auch nur in einer ganz bestimmten Form gab. Also zum Beispiel in der Form, mir ist Mode egal oder mir ist eigentlich egal, wie ich lebe, Hauptsache die politischen Inhalte stimmen oder sowas. Und auf einmal wird diese Formfrage wichtig und die wird aber nicht einfach nur wichtig unter eben dem Gesichtspunkt, überhaupt sich jetzt mal Gedanken zu machen über, was weiß ich, Kleidung oder kulturelles Verhalten, sondern auch gleichzeitig darüber, dass gesagt wird, hier die Linke ist auch cool. Also es gibt auch eine bestimmte Haltung, die, sagen wir, dieser gesamten bürgerlichen Spießigkeit etwas voraus hat. Und die eben nicht genau die Umkehr ist, also gegen diese Spießigkeit dann irgendwie so, was weiß ich, Zottelbart oder irgendwas. Ich hoffe, dass ich hier niemanden beleidige damit. Sondern, also Bärte sind ja auch was Schönes, nicht? Aber jedenfalls ist also wirklich gesagt wurde, es gibt eine Haltung und es gibt da auch kulturell einiges zu lernen von denjenigen, die erstmal nur über einen kulturellen, gegenkulturellen Widerstand aufgefallen sind und nicht explizit über einen politischen Widerstand. Also zum Beispiel nochmal sich anzugucken, wie funktioniert denn kulturelle Identitätsbildung oder überhaupt Identitätsbildung im Ghetto? Gibt es da Formen, die man übernehmen kann? Und genau an der Stelle war dann eben sowas wie Coolness, was ja so vom Begriff her, also cool, etwas ist, was hauptsächlich über den Jazz sich entwickelt hat. Also es ist eigentlich eine Kategorie aus eher so einem eben schwarzen oder afroamerikanischen Milieu. Und Sexiness ist ja auch insofern interessant, weil bis dato ja das eher so ein tabuisierter Bereich war. Also die bürgerliche Gesellschaft reklamiert für sich sexuelle Revolution und der Linke, also die Linke antwortet damit berechtigterweise mit Feminismus und der Linke antwortet damit eher, was weiß ich, so Männlichkeitsfiguren wie Softie oder so ein Zurückziehen aus solchen sexuellen Bereichen. Und jetzt aber auf einmal offensiv zu sagen, nee, da gibt es auch einen anderen Umgang mit. Ja? Also eben nochmal so Marcuse-mäßig, lustbetont und gegen das Leistungsprinzip nicht das Aussteigertum, also nicht die Alternative Lösung zurück auf den Bauernhof oder aufs Land, sondern bewusst zu sagen, es gibt eine eine urbane, linke Lebensweise, eine urbane Haltung. Und das ist entscheidend gewesen für diesen Ursprung der Poplinken. Zur Kulturalisierung gehört dann als zweite Kategorie auch die Politisierung. Also das heißt, im selben Maße wie gesellschaftliche Phänomene zu kulturellen Phänomenen wurden, wurden die, also logischerweise qua Definitionem, auch zu politischen Themen gemacht. Was sich damit aber veränderte, ist zunehmend der Begriff der Politik selber gewesen. Also was sich ja auch schon im Übrigen in den 70er Jahren und 80er Jahren anbahnte, nämlich vom Resultat her, dass, und was heute komplett irritiert ist, nicht zuletzt eben auch durch Neonazis, dass es eine falsche Identifikation gibt zwischen politisch sein heißt links sein. Also die einzigen, die sich überhaupt, also wenn man sich politisch engagiert, ist man automatisch links. Diese Identifikation hat es gegeben. Dazu gehört ferner, ich meine, Politik heißt ja erstmal nicht mehr als von griechisch Polis Staat oder bedeutet ja erstmal, dass man in irgendeinem Verhältnis zum Staat steht. Und dieses Verhältnis ist eigentlich gelöst worden. Also der Begriff des Politischen wurde von dem, was da der Staatsbezug ist, abgelöst und eben zum Beispiel eingelagert in Alltagsverhalten. Also wie verhalte ich mich politisch, wo auch immer, an der Kasse oder eben beim Tanzen oder sowas. Beim Essen. Beim Essen. Also du bist, was du isst. Ne? Also wird dann bestimmt auch Ernährungsgewohnheiten zum politischen Kriterium werden. Gerade Hardcore Straight Age Sport ist ja vegan, ja. Vegetarier. Ja. Wirklich bei einer Ernährungsgewohnheit, dafür man zum politischen Kriterium wird. Und wenn man die nicht einhält, dann ist man das Thema nicht mehr. Also ja. Politisch links oder sowas. Ich weiß nicht, wie ihr das hier handhabt mit veganer Küche oder ob es hier auch eine Küche gibt, aber das... Mal so. Aber das sind meist ja nicht... alle drei Stufen dann, also wenn es... Ja. Alle drei? Na, vegan, vegetarisch und mit. Ja. Wie bei meiner Mutter, da gibt es denn vegetarisch, ist denn immer mit kleingeschnittenem Fleisch. Aber dass das tatsächlich eben nicht als, also es gibt es ja auch als eigenständige Bewegung, aber dass das eben in der Form implementiert werden kann, als Frage der Haltung, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Im Übrigen auch mit allen Derivaten, die dazu kommen. Also das geht dann über den Streit, welche Cola hat man jetzt im Angebot und gibt es Mate oder nicht oder Bional oder bla bla bla. Also das sind alles, oder meinetwegen, wie werden Eintrittspreise gestaltet und so weiter. Also das sind alles Fragen, die damit dranhängen. Summa summarum kann man das jetzt so ganz blöde auf eine Formel bringen. Das, was die Poplinke beansprucht, ist, und das war tatsächlich zu einer gewissen Zeit ja auch nicht unwichtig, ist zu sagen, wir haben die besseren Partys. Ja, und eben auch gemessen an diesen Kriterien von Sexiness und Coolness, zu sagen, bessere Party heißt, und das ist eine wichtige Sache gewesen insofern, weil ja auch zeitgleich sowas wie zum Beispiel Riot Girl Bewegung und sowas sich etablierte, heißt, Sexiness heißt zum Beispiel, Menschen nicht zu belästigen sexuell. Ja? Also das, was eine interessante Verkehrung ist, also zu sagen, jemand blöd anmachen, ist erstmal uncool, ja? Und, oder eben unsexy oder so. Und es gibt auch eine Form, damit umzugehen, die anders gelagert ist. Und diese besseren Partys wurden aber selber dann zum Aushängeschild für eine politische Haltung, beziehungsweise überhaupt zu sagen, zum Beispiel für so ein Zentrum wie die Ode Flora in Hamburg, ein wesentlicher Bestandteil unserer Praxis ist es, Partys zu machen. Und das ist zum Beispiel auch für die Agitation oder auch für eine Identitätsbildung wichtiger als nochmal die dritte Veranstaltung mit Dias vom letzten Nicaragua Kaffeeerntebesuch zu machen. Ja, das ist sehr ausschlaggebend gewesen für diese Poplinke, wie sie entstanden ist, und zwar immer unter diesem historischen Vorzeichen Rostock-Lichtenhagen, mit der dann tatsächlicher politischen Änderung, die es gegeben hat, mit 89 bereits, nämlich die Frage, und das wäre dann auch eben die Diskussion mit dieser sogenannten politischen Linken, ist der Kapitalismus eigentlich der zentrale Widerspruch, den wir lösen müssen, und lösen sich dann alle anderen Widersprüche automatisch mit? Oder gibt es andere Widersprüche in dieser Gesellschaft, die sich nicht durch Klassenkampf automatisch lösen? Also das heißt, was so international als so zur Aneinanderreihung von Antikapitalismus, Antirassismus und Antisexismus genannt wird, hatte ja dann einen neuen Begriff, der vor allen Dingen eben mit 89 zu tun hat, nämlich die Frage der Nation oder überhaupt die Frage des, wie verhält man sich zu Deutschland. Also das war das Entscheidende, dass auch wenn das vielleicht ein Widerspruch ist, also die Nation, der mitgelöst wird, wenn man den Kapitalismus abgeschafft hat, war aber klar, die bisherige politische Linke konnte dazu nicht viel sagen, beziehungsweise hat dazu einfach nichts gesagt. Also ganz im Gegenteil, eine antiimperialistische Linke, die als wesentlichen Aspekt immer sowas hatte wie nationale Befreiungsbewegung, ja, schien eher Gefahr zu laufen und hat es ja auch partiell getan, sowas wie die Vereinigung der beiden deutschen Staaten als erstmal, keine Ahnung, irgendwie so Volksvereinigung oder so zu verbrämen, beziehungsweise gab es ja auch die Position, die jetzt noch bescheuert ist, aber die gab es ja irgendwie zu sagen, wenn das deutsche Volk vereinigt ist, ist auch die deutsche Arbeiterklasse wieder vereinigt und dann kann die auch in einem Strang ziehen, ja. Also so, und dagegen aber mal zu sagen, nee, Moment, also dieses ganze Problem von Nation und von Deutschland, und zwar eben auch vor allen Dingen mit Blick auf die NS-Vergangenheit, das muss nochmal ganz anders angegangen werden. Das war interessanterweise etwas, was sich teilweise in Überschneidung, aber auch eigenständig formiert hat zur selben Zeit und mit der Poplinken. Und ein Resultat davon sind ja diese Wohlfahrtsausschüsse gewesen, die dann bestanden in also einer Mischung aus Bands und Vortragenden, die dann mit der Idee so einer komischen, wir fahren mal durch das ungebildete Ostdeutschland und bringen den jungen Leuten, bevor sie Nazis werden, Kultur. Also ja, das ist da noch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, diese Woche. Ich weiß nicht, ob das hier jemals, ob die bis hierher gekommen sind. Das ist die Frage, gerade in diesem Kulturdiskurs, ne? Also wenn ich jetzt aus einem politischen Tätigkeit herauskommen, ne, eine Art bestimmtes Bewusstsein sozusagen habe, aus diesem Bewusstsein bestimmte Verhaltensweisen, moralische, ethische, sonstige Kriterien aufstelle und mit nach diesen Kriterien jetzt eine Tanzparty veranstalte, ne, mit bestimmten Verhaltenskodex, so, dann mache ich das ja im Prinzip, ne, weil ich dort mich selber wohlfühlen will und das sind die Bedingungen, wo ich mich dort wohlfühlen will. Aber irgendwann schwappte das ja irgendwann die Überzeugung, dass ich damit wiederum Leute, die dorthin kommen, politisch beeinflusse. Also dass sozusagen jemand, der auf so eine Party geht, dann automatisch vielleicht schon mal ein Linker wird oder dass man damit linke Inhalte transportiert. Also wird dann sozusagen etwas, was man aus einem Bewusstsein, was man anderweitig erworben hat, auf einmal ein Werkzeug wird, was dann genau dieses Bewusstsein wieder erzielen soll bei anderen Leuten. Ähnlich wie mit diesen Wohlfahrtsausschüssen, die eben gedacht haben, wenn wir euch das mal zeigen, was hier linke Kultur ist, so ungefähr, dann werdet ihr auch links. Aber das ist doch ein... Ja, das ist zumindest zum Teil auch ein pädagogischer Ansatz, ja, ja. Den man eigentlich in allen Formen, und ich will das gar nicht schlecht machen, das hat eine sehr positive Funktion durchaus auch, findet von so Jugendarbeit. Ja, also was weiß ich, das Mädchencafé, und natürlich ist es besser, wenn so, was weiß ich, junge Frauen aus migrantischem Hintergrund mal alleine ihre Oriental-Disco machen können, ohne da irgendwie drangsaliert zu werden oder so. Aber klar, aber genau dieser Übersprung, dass das denn zur politischen Ziellinie wird, der ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also das beleuchtet auch nochmal, in welcher Dimension der Pop eine Rolle spielt. Also wenn man nämlich sagt, natürlich geht es darum, dass man jetzt nicht aus Entscheidung für Coolness oder Sexiness Kapitalismus kritisiert und das und das Problem am Kapitalismus ist nicht einfach nur, dass der unsexy ist oder so. Es geht um eine befreite Gesellschaft. Und genau das ist ja ein ganz zentrales, allgemeines Element von der Popkultur. Also dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Popkultur eine Lebenspraxis realisiert wurde, die allen Menschen, zumindest der westlichen Hemisphäre, es erlaubt, in bestimmten Zeiten sich aus dem kapitalistischen Alltag auszuklinken oder diesen Alltag sogar mit zu übernehmen in so eine Pop-Freizeitkultur und das quasi als Nische des erfüllten Lebens, in welcher Form auch immer, Tourismus oder Party, Wochenende oder Fernsehabend oder so, als Nische des erfüllten Lebens zu praktizieren. Und das hat eigentlich die Kulturlinke oder die Poplinke mitgenommen. Ja? Also das heißt, die Vorstellung, und das ist ja schon eine ältere Vorstellung, also Woodstock funktionierte letztendlich ja auch so, dass das so 3 Tage Love, Peace und Happiness waren, aber die Vorstellung, dass diese, also wenn wir jetzt bei diesen Tanzveranstaltungen da sind, diese Partys nicht einfach nur mal die Möglichkeit sind, nicht gleich irgendwie blöde angemacht zu werden, dass das verwechselt wurde mit damit, dass das quasi das Ziel ist, ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem in der Frage. Ich habe jetzt mal eine Rückfrage, weil vor solchen Sachen steht man ja auch immer. Wir hatten das in der Einladung ja so geschrieben, dass sich die Veranstalter, die Bands mit der richtigen Einstellung wünschen. Und die richtige Einstellung könnte man jetzt sagen, okay, die Band ist sexy oder die ist halt cool. Ja. Oder aber es wäre der zweite Teil auch denkbar, dass man sagt, nee, die Band kann inhaltlich was sagen. Und ich denke auch, dass dieser Weg ist ja eigentlich auch nicht mehr gangbar. Also in dem Moment, wenn von der Bühne eine Band ein inhaltliches Statement rüberbringt, erscheint das ja in der Form der Kultur und wird ja, also da wird dann auch ja eigentlich letztlich aus meiner Sicht die Kultur dann auch wieder nur für Politik gehalten. Ja. Wir hatten das im Zusammenhang mit Demonstrationen, tauchen solche Gedanken hier wieder auf. Die sind ja sehr stark zusammengesetzt aus Subkulturen, Punk und so weiter, und es läuft leider Musik und es ist alles darauf ausgerichtet, dass man bei Konzerten das bewirbt und ähnliches. Und gleichzeitig wird ja im Politischen immer davon gesprochen, dass das Politische zum Ritual verkommt. Was ja in dem Zusammenhang dann ja auch ein Begriff wäre, der dann irgendwie aus der Kunst stammt und eigentlich ja mehr darüber aussagt, wenn die Demonstration ritualisiert ist, dass ja dort eigentlich nichts Politisches in dem Sinne stattfindet, sondern eine kulturelle Manifestation, oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann. Also so dass ich also denke, dass man den Weg jetzt nicht einfach da zurückgehen kann und sagen kann, wir müssten jetzt wieder die Inhalte wieder rausholen, die Bands müssten zwischen den Konzerten irgendwas sagen, was ganz wichtig ist. Müssten die Leute wachrütteln und müssten die zu selbstkritischen, mündigen Bürgern machen oder nicht mal zu Bürgern, also darüber hinaus. Und dass das eigentlich nicht geht, weil es wird ja dann, es findet ja in diesem Rahmen statt und wird eigentlich auch für das Gleiche gehalten und auch so rezipiert. Als wenn es cool wäre. Also das geht ja nochmal eigentlich in diese Richtung mit so ein bisschen mit Eric Clapton, was ich vorhin sagte, ne? Weil man kann ja sagen, ich selber ich halte mich für politisch aufgeklärt und mündig genug, um zum Beispiel unterscheiden zu können zwischen einem Gitarristen, der gut Gitarre spielt, sodass mir das gefällt, und eben diesem Gitarristen, der bei irgendwelchen Interviews, die mich aber weiter nicht interessieren, weil das nicht seine gesellschaftliche Funktion ist, sich rassistisch äußert. Also wenn ich einen guten Gitarristen höre, der Scheiße redet, werde ich dadurch nicht selber zum Rassisten. Ja? Also beziehungsweise solche Fälle finden wir ja immer wieder, auch in der bürgerlichen Kultur, und zwar auch gerade da, wo die bürgerliche Kultur als solche verteidigt wird. Also Arnold Schönberg zum Beispiel, den Adorno ja streckenweise sehr gut findet, ist ein konservativer, bisweilen reaktionärer Sack gewesen. So, und das spielt da keine Rolle. Umgekehrt, das große Problem findet man immer wieder in der Debatte um Richard Wagner, ja, und Wagners Antisemitismus. Und das ist ja immer damit verbunden, aber das ist eine Qualität, oder jetzt gar nicht mal im positiven Sinne, eine Qualität von Popkultur, dass es eine zunehmende Verbindung gibt zwischen dem, was der Künstler oder die Künstlerin denkt oder ausspricht an Meinung, an gesellschaftlicher Positionierung und dem, was da überhaupt an Kunst passiert. Und das ist ja auch eine Verwechslung in beide Richtungen. Also man hat eine... also Egotronik, sind die bekannt? So, die sind bekannt, ne? So, ich meine, nehmt mal bei Egotronik alles raus, was Inhalt ist. Und man hat eine Band, die würde man nie einladen. Das wird man nie hören. Ja, da gibt überhaupt keinen Grund, das zu hören. Und davon lebt das aber. Also es ist ja auch nicht schlimm. Also ich glaube nicht, dass die jetzt das doof finden würden, wenn ich das so sage. Also das, weil die Musik selber ist ja auch Träger dieser Inhalte. Und natürlich auch mit einer Idee, wie dann Form und Inhalt vermischt ist. Aber in dem Maße, wie der Inhalt da sich beschränkt auf letztendlich eine textliche Positionierung, geht es nicht mehr darüber hinaus. Also, oder das würde zumindest in eine ganz andere Schublade kommen. Also man würde die eben gar nicht wahrnehmen als Band, die sich... Also es gibt da so Bands, bei denen ist es denn so oder so Musikproduzierenden, da wird es dann so ein bisschen diffus. Ja? Also zum Beispiel so Maus und Mars oder so. Also die immer sehr engagiert sind in so Stellungnahmen. Man hört es aber nicht an der Musik und dann denkt man aber, irgendwie muss ich, und mir gefällt es auch nicht, aber ich muss es jetzt gut finden, weil die sind, ja. Und das sind, glaube ich, da geht es sozusagen nicht nur darum, wie situiert sich Kunst politisch, sondern auch, wie wird aus einer vermeintlichen politischen Situierung wiederum ein künstlerisches Selbstbild geschaffen. Und das ist im Übrigen auch nochmal ganz wichtig für das, was Poplinker heißt, denn wenn man jetzt mal so ein paar Bands sich rausgreift, respektive eine Band rausgreift, bei der das so ganz offensichtlich ist, die auch bei diesen Wohlfahrtsausschüssen mit dabei war und die wahrscheinlich die meisten kennen, dann wird es deutlich. Blumenfeld. Ne? Was haben Blumenfeld denn gemacht? Also warum unterscheiden die sich zum Beispiel auch durchaus dann von anderen Bands wie Sterne oder so, die im selben Rahmen da auftauchen? Also weil die nämlich was auf die Spitze getrieben haben, was genau für diese Sache höchst signifikant ist. Erstmal von der Musik war die Idee anzuschließen, also wegzukommen von dem, was bisher definiert war als deutschsprachige Rockmusik. Ja, also wegzukommen von diesem Klaus Lage, Heinz-Rudolf Kunze, Bluesrock-Schema irgendwie und aber auch eine andere Form von so rockmusikalischer Intellektualität zu erzeugen. Also eigentlich war die Idee, kann man sowas machen wie Musik, die zwar funktioniert mit den Instrumenten von einer Rockband, aber die nicht Rock ist. Und das war ja zu der Zeit virulent, weil das war die große, gar nicht mal Bedrohung, aber das war sozusagen das große Novum, was so Techno gebracht hat. Ja? Also gegen Bluesrock, gegen diesen Rockismus, wie es ja dann auch hieß, eine Musik, die ganz anders funktioniert. So, aber was macht man, wenn man halt nur die Gitarre hat und singt? Dann nimmt man sich erstmal natürlich so musikhistorisch, so konsensmäßig Bob Dylan. Das finde ich ist schon mal das Schlimmste. Aber gleichzeitig, das, was sehr klug war, war sich anzugucken, was passiert denn außerhalb von Deutschland? Also was kann man übernehmen an musikalischen Entwicklungen, die eben auch mit Gitarre funktionieren, aber nicht in diesem Rockismus hängen bleiben. Und das ist in Sonic Youth. Also man hat sozusagen einen ähnlichen Umgang mit so offenen Akkorden oder ich weiß nicht, so was musikwissenschaftlich zu beschreiben, aber ja, also das ist sozusagen eher auf so einer Soundwand-Idee basiert und nicht auf so einem Blues-Riff-Schema. Zum einen. Zum anderen Sprechgesang. Also das heißt, man nimmt etwas, was eben nicht dieses oberlehrerhafte Singsang eins oder kunstmäßige ist, sondern man versucht anzuschließen, auch wenn das jetzt noch nicht unbedingt hörbar ist, beim ersten Eindruck anzuschließen an sowas wie Rap oder Hip-Hop. Dann aber ganz entscheidend, worum geht's in den Texten? Ja? Also das ganz Zentrale ist ja, das Private ist das Politische, dass eben nicht gesungen wird über, also was eher eben auch nochmal ein Bruch ist mit dem Punk. Ja? Also es wird ja nicht gesungen darüber, wie scheiße die Welt ist und also über das, also es wird ja nicht die Welt als, was weiß ich, Kapitalismus oder als Gesellschaft kritisiert, sondern es geht immer um eine Selbstpositionierung. Ja? Also es geht immer um ich. Und dieses Wort Ich, es gibt glaube ich keine Band, bei der das häufiger vorkommt oder vorgekommen ist, als bei Blumfeld auf diesen ersten beiden Platten, Ich-Maschine und L'État et moi, ja, also wo das im Titel schon drin ist. Und, so, und gleichzeitig dieses Ich ist aber immer verortet sozusagen als privates Ich. Also ich fand die mal sehr schlimm, dann fand ich die sehr gut und dann kennt man die Texte ja auch und ihr kennt die ja vielleicht auch, wenn ihr die irgendwie mal gut gefunden habt oder immer noch gut findet, weiß ich nicht. Ne? Aber der Staat im Staat in der ersten Person, Selbstanklagen klingen nach Restauration einer Haut, die sich lesen lässt und so weiter. Ja, also es geht, das ist immer so, dass sozusagen ein gesellschaftliches Verhältnis eingezogen wird in ein ganz starkes Ich, was aber sich permanent auch legitimiert im Verhältnis zu der Gesellschaft, die dann reingezogen wird. Interessanterweise ja sehr stark auf diesen ersten Platten noch über Zitate. Also das sind weitgehend die schönsten Formulierungen, sind alle nicht von Jochen Diesselmeier, sondern sind abgeschrieben von Ingeborg Bachmann bis weiß ich nicht wem. Es ist gleichzeitig ja eine ganz, also diese Idee von Subjektivität, die da eine Rolle spielt, ist eine Künstlerpersönlichkeit. Ja? Und das ist, glaube ich, genau dieses Problem, was jetzt angesprochen ist. Also, dass es mit dieser Poplinken auf einmal die Idee gab, eine politische Analyse ist nicht nur abhängig davon, wie ich mich theoretisch damit auseinandersetze, sondern eine politische Analyse kann auch geleistet werden von einer, was weiß ich, Band wie Blumenfeld oder Goldene Zitronen oder wer auch immer. Ja? Also, oder ich brauche auch keine politische Analyse, sondern das reicht auch, wenn ich mich auf den entsprechenden Veranstaltungen tanzend in bestimmter Weise bewege. Ja? Also das, und das ist auch nicht nur polemisch. Also das, ich weiß nicht, wie das hier so ist, aber in Hamburg ist ein Problem, aber es ist auch ein reales Problem und insofern immer, also hat es seine eigene Dynamik. Nazi-Aufmarsch in Hamburg. Was macht man, weil das ist das Ziel. Das Ziel ist, diesen Aufmarsch verändern. Das Ziel ist, die Nazis zurückzuschlagen. Ja? So, was macht man? Jetzt gab es die Überlegung, weil solche Bands, die sind ja schon okay, nicht? Also Blumenfeld, die ziehen viele Leute. Lässt man die jetzt auf der Demo selber spielen? Nee, das kann man nicht machen, weil das würde heißen, dass dann genügend Fans kommen, die eigentlich nur die Band hören wollen und die würden eher stören, wenn es um so ein politisches Projekt wie Nazis weg... Wegrocken. Wegrocken. Wegrocken, ja. Und so, also hat man eigentlich als Idee gehabt, man macht das einen Tag vorher und die sind dann auf so einem Lastwagen mit Tokotronik auch noch zusammen und anderen Bands sind die Demo-Route schon mal so abgefahren und dann gab es irgendwie so den Tag über, weiß ich nicht mehr, 6 Konzerte oder so und ein riesen Abschlusskonzert. Und da natürlich bei diesem Abschlusskonzert, so laue Sommernacht und so, da waren 3-mal so viel, 4-mal so viel Leute, wie nachher zur Demo gekommen sind. Ja? Aber trotzdem, glaube ich, ist das, also auch wenn es, das ist nicht die letzte Lösung, aber das man kann so, oder man, es war schon gut so, dass zu machen. Und vor allen Dingen, weil das, ich fand es deshalb eine gute Lösung, weil da die Trennung klar war zwischen sozusagen einer diffusen kulturlinken Agitation und einem klaren politischen Ziel, wo Leuten die Chance gegeben wurde, sich auch dafür bewusst zu entscheiden, was sie zu handhaben. Und eben auch klar wurde, dass es das gibt, also dass sozusagen die Nazis nicht dadurch erledigt sind, dass man die richtige Musik hört, oder? Was im Übrigen auch noch ein Problem ist, also was man nicht nur mit Nazis hat, also das heißt, die besseren Partys anzubieten, bedeutet immer, oder bedeutet ja nicht automatisch, dass die schlechten Partys, warum sie jetzt auch immer schlecht sind, verschwinden. Also die gibt es weiter. Ja. Und es gibt auch keine Garantie, dass Leute die Partys wechseln. Was im Übrigen in der Flora mittlerweile der Fall ist. Also das heißt, die Zeiten der besseren Partys sind vorbei und man hat bei wunderschönen Techno-Veranstaltungen trotzdem so diese ey Alter, lange nicht gesehen Rituale auf der Tanzfläche, die dann so mit Ellbogen stundenlang durchgezogen werden. Das ist total unangenehm. Ja. Und dann, man weiß nicht wirklich, was man da machen soll. Also weil man ist dann wirklich genau wieder da, wo man natürlich solche Leute rausschmeißt. Und das ist ja auch richtig, aber. Also nochmal diese Sache, weil wir haben jetzt so in der Frage an dich ging es darum, also zu darzulegen, wie manchmal auch so Diskussionen halt im Plenum zu bestimmten Sachen, die man halt machen will und bestimmten Sachen, die halt nicht gehen, dann so verlaufen. Das ist ja eigentlich genau das, was du jetzt sagst, also dass man bestimmte Tabus halt aufrichtet, dass man sagt, hier dieses Mackergehabe, das will man ja halt überhaupt nicht haben, da muss man irgendwas dagegen machen. Das ist sozusagen, dass das die eine Ebene ist, irgendwo, wo man selber so, so regulativ versucht, irgendwie einzugreifen und Sachen zu steuern. Und gleichzeitig, also ist zumindest für mein Empfinden, aber nur dieses reine Aufrichten von Tabus ja auch was völlig Regressives. Also, weil man selber sich ja dann immer auf diese, man fällt ja selber immer auf diese, das ist schon mal in Diskussionen, es gibt ja dann so ein paar PC-Gurus, die immer in Diskussionen dann hier einen Zeigefinger erheben und sagen, ja, hier, also das verfestigt sich auch in so Gruppenstrukturen. Da gibt es immer dieselben Leute, die bestimmte Ansprüche einbringen und die anderen sind eher so, naja, machen wir halt das so und ja, haben uns gar keine Gedanken gemacht. Mhm. So, und also das ist so eine extreme Festgefahrenheit, dass es dann halt nur noch um Tabus geht und das ist alles wie sich als so ein Defensivgefecht gestaltet. Ja. Nun scheinst du aber damit doch relativ unbefangen umzugehen, dass du sagst, naja, es ist ja trotzdem cool, es genauso zu machen. Es gibt ja dann nicht nur das Rückzugsgefecht, sondern es passieren ja auch Sachen da drin. Also, man weiß ja nie, wie eine Party verläuft. Und es kommt immer darauf an, sie zu machen einfach. Ja, und es kommt aber schon auch darauf an, würde ich zumindest jetzt sagen, dass man sich klar ist über die Position, die man damit hat, A, innerhalb der Linken und auch B, vor allen Dingen innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Also das heißt, das große Problem, was da ja eigentlich verhandelt wird und was es dann auch zu reflektieren gilt, ist, die Position, die man hat, ist erstmal eine der Defensive. Ja? Mhm. Und das wäre die große Verwechslung, also da zu glauben, durch eine bessere Party sei man auf einmal eine Offensive. Und also das ist man vielleicht momentan und unbenommen fühlt man sich auch toll oder so. Aber sich toll zu fühlen, das ist super und das braucht der Mensch und braucht man vor allen Dingen, wenn man so unter Scheißverhältnissen lebt. Aber das ist nicht das Ziel. Und sich genau an der Stelle, also zum Beispiel auch einen Raum zu schaffen, Ziele zu verhandeln. Also über das Nahziel, gute Party hinaus, sich Gedanken zu machen, wie würde jetzt genau von dem Erreichten aussehen eine Formulierung weiterer Ziele oder wie auch immer Utopien oder wie man das nennen will. Zum einen. Und zum anderen, wie kann man eben, wenn es unter diesen schwierigen defensiven Bedingungen temporär gelingt, so etwas zu installieren, wie kann man von da ausgehend sich Gedanken machen über eine offensive kulturelle Praxis oder gesellschaftliche Praxis allgemein. Darauf käme es meines Erachtens an. Also will sagen, das kann man ja wirklich nachvollziehen, die ganze Frage von politischer Bewegung und kultureller Praxis, die ganze Frage, wie das thematisiert wurde, eigentlich seit Ende des 19. Jahrhunderts, ist immer unter dem Vorzeichen gewesen, egal was für ein Kulturbegriff da eine Rolle spielte und egal wie man mit dem Basisüberbauschema umgegangen ist und so weiter, Arbeiterkultur, ja, nein, ist eigentlich immer unter dem Vorzeichen der Defensive gewesen. Also es ist natürlich immer eine Reaktion auf insgesamt repressive Verhältnisse. Und der Trugschluss, der in der Popkultur drin liegt, ist, dass die Popkultur sich eigentlich eben aus diesen Ideen einer subversiven, subkulturellen Praxis heraus, sich eigentlich diesen repressiven Verhältnissen entzieht. Ja, also das, also sozusagen genau das, was Freud in sehr abstrakter Weise beschreibt, dass das eigentlich in der Popkultur ausgehebelt ist. Ja, also das heißt, der gute Popsong, bei dem glaubt man, der ist jetzt wirklich die unmittelbare Äußerung des Lustprinzips. Und in der Praxis äußert sich doch genau gegenteilig eigentlich. Ne? Also wir diskutieren darüber, die Hip-Hop-Band ist scheiße, weil die singen frauenfeindlich. Die sind scheiße, sind frauenfeindlich und was weiß ich nicht alles. Ne? Also wenn wir die Kriterien ernst nehmen, also wirklich hundertprozentig durchziehen, dann haben wir irgendwann, sag ich mal, dieses kulturelle Angebot in der Jungkirchgemeinde und Charles Bukowski durften wir gar nicht kennen. Also es ist dann irgendwo irre, es gibt dann irgendwann mal keine Grenze mehr, wo man dann eigentlich dann noch das festlegt, sondern man versucht dann immer nur irgendwie so einen PC-Kanon aufrecht zu erhalten und den durchzusetzen. Und wenn es dann so am besten textlich, wenn es geht, irgendwie inhaltlich an irgendwelchen Details durchzurappen, wo man dann Angst haben könnte, man könnte jetzt hier irgendwo wieder anecken oder deswegen macht man das dann nicht. Also man geht überhaupt nicht offensiv mit Inhalten und mit dem, was man will, sondern man hat dann eher eigentlich Angst, irgendwo anzuecken, wo man jetzt sagen könnte, oh, da kommt dann vielleicht wieder der Theoriezirkel so und so und sagt dann, ja, hier versteckt ist dann ja das total wieder so. Total abzulehnen als Linker. Und dann steht man da und sagt, lass mich doch in Ruhe, dann gehe ich ja wirklich in Choräle, weil dann habe ich schon keine Angst, also hier irgendwo anzuecken in irgendeiner PC-Debatte. Ja? Also ich finde jetzt vielleicht jetzt komisch, also wir haben die Diskussion ja im Leben, wie gehen wir gerade mit Hip-Hop um, wie gehen wir mit sowas um, was ist hier wie hier unsere Klappstuhl-Bands, Bier trinken und oh. Ja, jetzt wollen wir das Publikum, was in dem Klappstuhl schon draußen sitzt und Bier trinkt. Ja. Ja, aber das ist ja relativ leicht anzugeben. Also erstmal, ich glaube, dass man mit Chorälen in ähnliche Probleme gerät. Jetzt auch so kirchengeschichtlich. Aber dafür interessiert sich merkwürdigerweise auch, okay, Zeit geht es auch nur ums Kopftuch. Ja, aber das, ich glaube, dass die Gründe da aber ähnlich sind in letzter Instanz wie bei, weil du das jetzt als Beispiel genannt hast, Charles Bukowski. Also der Unterschied zwischen Charles Bukowski und, wen nehmen wir jetzt mal? Shaggy. Der Unterschied ist, dass Charles Bukowski nicht dazu aufruft, Schwule totzuschlagen. Das ist ja nicht sein Thema. Was? So macht das Shaggy nicht, ja? Ich habe es jetzt vergessen, wir hatten in Hamburg gerade den Fall, dass in einem Laden, der auch eher so ins linke Milieu reingehört, irgend so ein Reggae-Typ, ich weiß den Namen nicht, ja, der tatsächlich dazu aufruft, bringt Schwule um. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Und da gab es irgendwie dann eine Verzichtserklärung, dass er die Stücke nicht singen darf oder sich davon distanzieren soll. Oder irgendwie, ja. Also jedenfalls, aber der Unterschied ist eben ja schon, dass, also auch wenn es jetzt wie so ein Versuch klingt, das Ganze auf so eine ästhetizistische Ebene zu holen, ja, aber also wenn das bei Bukowski so aussehen würde, dass der Lesung macht, ja, und bei diesen Lesungen gibt es dann, dann fangen auf einmal alle Männer an, rumzukrabbeln. Oder, ja, also das, so, das passiert aber nicht. Und wenn das passieren würde, dann wäre das auch ein Thema. Dann könnte man sich fragen, liegt das jetzt an Bukowski oder nicht. Und im Übrigen, das sind ja auch genau die Probleme, selbst wenn man jetzt redet über den Antisemitismus bei Richard Wagner. Ja? Also ist die Musik Wagners unmittelbar, sagen wir, schuld oder kausal bedingt für bestimmte antisemitische Übergriffe. Also, was weiß ich, haben KZ-Leute, die Juden in die Gaskammer getrieben haben, haben die dabei Wagner gepfiffen. Und wenn sie es getan haben, haben sie vielleicht auch mal Beethoven gepfiffen. Und was heißt das da? Ja, also ich glaube, das sind schon solche Fragen, auch wenn die jetzt sehr zynisch und banal klingen. Aber der Unterschied ist ja wirklich, Bukowski, auch wenn der zeitlich und durch viele Anzeichen eher in den Bereich Popkultur mit reingehören würde, bleibt durch ein ganz bestimmtes Reglement, bleibt der Hochkultur oder gehört in einen kulturellen Bereich rein, wo eben zum Beispiel sowas wie Kulturleistung, selbst wenn der auf der Bühne total ausfällig werden würde, Kulturleistung immer noch heißen, wir bleiben alle auf unseren Stühlen sitzen und notfalls gibt es Leute, die sich um den Typen da auf der Bühne kümmern. Und genau das gibt es aber eben bei im Bereich Pop nicht, was im Übrigen ja bis zum Extrem getrieben werden kann. Also das ist jetzt so ein Exkurs, mir kommt es gerade in den Kopf, und ich weiß nicht, ob der bekannt ist, G.G. Allin, der seit einigen Jahren tot ist, ja, also der so Konzerte gemacht hat, wo er selber nur nackt aufgetreten ist und dann Leute aus dem Publikum rausgezerrt hat und auf die raufgekackt hat und die auch verprügelt hat und sich selber verprügelt hat und Glasflasche ins Gesicht und damit dann ins Publikum rein und so, und der ist tot. Also das, so, aber, also das heißt, also worum es da geht, das ist sozusagen, dass genau in diesen ganzen Situationen, die wir in der Popkultur kennen, eben Tanzen auf einer Tanzfläche, die erstmal so eine Mischung, das sind alles Mischformen von so öffentlichen Räumen und Privaträumen. Ja? Also jeder darf auf die Tanzfläche rauf, aber wie schütze ich auf der Tanzfläche die Privatsphäre? Was denn auch unterschiedlich gelöst werden kann und natürlich auch unterschiedlich von Leuten empfunden werden kann. Also es gibt Situationen, da wird eine Frau angeguckt und die fühlt sich belästigt durch diese Blicke. Und es gibt Situationen, da fühlt die sich nicht belästigt, obwohl 50 Augen mehr auf die raufgucken oder wie auch immer. Also das, und ich glaube, das aber in letzter Instanz, also da braucht man A, nicht Theorie und B, auch nicht mich dafür. Also das sind schon, glaube ich, in letzter Instanz sehr klare Sachen, sowas zu unterscheiden. Ja, wenn es darum geht, machen wir ein Konzert, jetzt fällt mir der Name ein, mit Lokalmatadore, dann ist der konkrete Bezug dann eben da. Was mache ich denn jetzt hier? Nehme ich die Typen ernst? Ist das jetzt einfach nur eine schicke Performance, die vielleicht nicht meinen Geschmack trifft? Oder stelle ich mich dann hin und spiele Behörde für jugendgefährdende Schriften und fange jetzt an, hier die Indizierungsklauseln auszupacken und das dann auch durchzuarbeiten? Also das sind ja die Debatten, die wir ja ständig führen eigentlich. Ja, wo wir keine Lösung drin finden, wo wir sagen, natürlich wollen wir das nicht. Ja, so, dass da bestimmte Äußerungen gemacht werden, bestimmte Sachen vollzogen werden. So, und gleichzeitig fragt man, an welchem Kriterium misst du das? Dann steht ein junges Mädel auf und sagt dann, also ich finde das nicht schlimm, wenn mir irgendjemand auf den Arsch klatscht, das zeigt auch, dass ich hier gefalle. Und dann stehst du da und sagst, bin ich jetzt blöd oder ist die jetzt blöd? Oder ist diese Fragestellung jetzt schon sexistisch, weil ich mal anmaße, für sie zu entscheiden? Also man ist dann irgendwann in einem Konstrukt drin, wo man handlungsunfähig wird. Also zumindest entsteht der Eindruck, so wenn wir über Konzerte debattieren und welche Bands machen wir und welche Bands machen wir nicht. Ja, aber auch das ist ja ein Unterschied zu deinem Bukowski-Beispiel, dass es bei Bukowski, also Bukowski ist nicht Gegenstand von solchen Sitzungen. Also nicht, also du nimmst sozusagen Bukowski als Beispiel, könntest mir jetzt ein Buch von ihm geben und was vorlesen. Und damit wird die Beispielsebene erledigt. Bei den Lokalmatadoren müsste man jetzt eigentlich analog sagen, da reicht diese Band, Punkt. Tut sie aber nicht, sondern das, was jetzt als Problem kommt, ist genau, die wollen hier ein Konzert machen, da gibt es ein Plenum, in dem Plenum sagt irgendjemand, das ist sexistisch, dann sagt ausgerechnet jemand, den man eigentlich da zur Opfergruppe rechnet, ist aber nicht so, ich finde das sogar toll, dann ist man auf einmal selber, das hat mit Lokalmatadoren gar nichts zu tun. Ja, also da, genau an der Stelle kann man tatsächlich bei jedem Stück sagen, was weiß ich, dann kann auch Blumfeld spielen, wenn sie jetzt sich irgendwann mal wieder vereinigen oder so, und dann sagt man ja, die sind sexistisch, weil dann ein Mann singt. Oder was weiß ich, also ja, kann man ja sagen. Also das, aber das führt zu nichts. Und gleichzeitig der Unterschied zwischen Blumfeld und Lokalmatadoren, die ich jetzt nicht so gut kenne, ja, aber der scheint mir doch recht offensichtlich zu sein. Ja. Und eben Unterschied zu sein, der, sagen wir mal, auf so einer reinen, also wenn es jetzt um Sexismus geht, auf einer Ebene, auf der man sogar auch sagen kann, naja, also Rosamunde Pilcher ist dann auch sexistischer in der Reproduktion bestimmter Typen von Weiblichkeit, denn darum geht es ja, ja, als es Charles Bukowski ist. Also ich meine, das gibt ja auch tatsächlich da nicht nur Eindeutigkeiten, oder es gibt so Grauzonenbereiche, also das ist jetzt eine persönliche Meinung, ich weiß nicht, ob ich mich da mal in die Nesseln setze, aber was weiß ich, so Snoop Doggy Dogg oder so, ja, also da würde ich auch erstmal denken, okay, den lädt man jetzt nicht hier ein. Ne? Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es aber schon gute Gründe, also nämlich keine politischen, sondern so ästhetische Gründe, auf so ein Konzert von dem zu gehen. Das würde ich jetzt nicht machen, aber ich kenne viele, die das dann einfach auch nett finden. Und dann ist aber auch klar, worauf man sich da einlässt. Nämlich genau auf das, weswegen man den hier auch nicht einladen würde. Ne? Selbst wenn der unbedingt will oder so. Mich würde mal noch eine andere Sache interessieren. Du hast vorhin gesagt, das ist halt so ein sozialpädagogischer oder so ein pädagogischer Ansatz. Also das wäre ja nochmal die Frage nach dieser Vermittlung, die gibt es dort in der Form, findet das in dem Popdiskurs statt, dass man sich darüber austauscht, inwiefern und welche Inhalte an die Hörerschaft oder an die eben, Konsumenten weitergetragen werden? Oder, also in solchen Häusern wie hier löst man es ja immer dann eigentlich mit so einer Formel so vom Tisch und sagt, ja wenigstens, also werden wahrscheinlich keine schlechteren Menschen sein, also wenn sie hier durch sind, nach ein paar Jahren. Ja, also, das heißt, beschäftigt sich der Popdiskurs auch mit dieser Frage, was richtet Pop in der Sozialisation an, was setzt er dort rein, außer dass jeder Teil politisch wird? Also das würde ja unterstellen, dass es sozusagen, um den soziologischen Vergleich zu haben, immer noch eine Sozialisation gibt, die nicht über Pop kommt. Und, oder beziehungsweise das, selbst wenn, also wenn man jetzt sagt, es gibt einmal den Pop, der hier stattfindet und den Pop da draußen, dass eben die Sozialisation im Pop da draußen sich ganz anders entwickelt. Und das gibt ja von Dietrichsen, den ich ja schon erwähnt habe, gibt es diese schöne Unterscheidung, die ich mit Abstrichen richtig finde, zwischen Pop 1 und Pop 2. Und das ist eine schöne Unterscheidung, die hat zu tun mit unserem Thema hier, wo er nämlich sagt, was sich in den 90er Jahren verändert hat, ist eben diese Verschiebung von Pop 1 zu Pop 2. Pop 1 ist der spezielle Pop. Das ist der Pop, wo man sagen kann, es gibt den Mainstream und es gibt die Subversion. Und man kann das eindeutig zuordnen. Also man weiß, warum, und zwar weiß man das als Experte, das hört vielleicht nicht jeder, man weiß, warum, was weiß ich, wäre es Gritti Politti oder, übrigens ein interessantes Beispiel in dem Kontext wären, so viele von diesen New Wave Bands, wie zum Beispiel Heaven 17 und Human League, ja, also das sind Kommunisten. Ja, oder Soft Cell, Mark Arment, der frühe zumindest, ja, das sind Kommunisten. Ja, das sind so. Und die wurden aber in Deutschland, als es überhaupt nicht klar war, welche Übergänge das zwischen Punk und Disco gibt oder so New Wave gibt, wurden die rezipiert als so Mainstream von der einzigen Jugendkultur, die jemals auf deutschem Boden nach 45 entstanden ist, nämlich den Poppern. Übrigens in Hamburg entstanden. Ja? Also so eine bürgerlich-regressive Spießkultur, die zum Ziel hatten, bürgerlicher als ihre Eltern zu sein. Kennt ihr die noch? Oder ist das so ein Begriff, Popper? Die hatten die Popperknicke. Ja? Also mit so Verhaltensregeln. Wie verhält man sich beim Betreten des Restaurants als Mann und wann nimmt man der Frau den Mantel ab? Und haben so Karottenjeans getragen und Sweatshirts in so Pastellfarben mit Marco Polo und Fruit of the Loom und so. Also und hatten so ein bisschen so Übergänge zu den Mods, obwohl das eigentlich gar nicht zusammenpasste. Ja? Aber so die wollten so schick sein und sich eben klar abgrenzen von diesen Punks. So, und die haben sowas gehört. Human League, Spandau Ballet und so weiter. Und solche Paradoxien gibt es ja immer. Und das nennt Dietrichsen den Pop 1. Also das ist der spezielle Pop, wo man eigentlich eindeutig sagen kann, oder selbst das noch so in diesen Undeindeutigkeiten mit Heaven 17 so drehen kann, da ist aber eine Subversion erkennbar. Genau das ist subversiv. Ja? Also wenn wir... Wenn klar ist, worin besteht auch das Subversive, was sind die eindeutigen, also nochmal dieses Stichwort Eindeutigkeit, was sind die eindeutigen kulturellen Codes, Symbole, Bedeutung, das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt, es geht immer um Bedeutung, es geht immer um, wir reden die ganze Zeit auf einer Ebene von symbolischem Widerstand, ja? Also selbst auch diese ganzen Fragen mit Sexismus und so weiter, das sind da geht es in der Regel, also wenn man jetzt mal absieht von tatsächlichen Übergriffen, aber eben auch um diese zu verhindern, geht es immer um eine symbolische Ebene. Ja? Und auch mit auf dem Arsch klatschen oder so. Also es geht ja nicht darum, dass faktisch jetzt alle da auf den Arsch geklatscht kriegen, sondern das, also rein symbolisch, was würde das bedeuten? Und diese symbolische Ebene ist im Pop 1 klar. Und da sagt Dietrichsen, da gibt es eine Verschiebung, dass sich nämlich genau diese Idee von einer speziellen, auch Nischenkultur, einer subversiven Subkultur, dass sich diese Idee verallgemeinert. Und das ist der Pop 2. Also wo genau auch diese Idee von symbolischer Subversion so verallgemeinert werden kann, dass sie in gesamter gesellschaftlicher Breite zur tragenden Kultur wird. Ja? Und Dietrichsen hat das formuliert zu einer Zeit, da weiß ich noch, damit geht es dann los. Der war im Zeitmagazin, also von dieser Wochenzeitung Die Zeit, war im Zeitmagazin eine Serie, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber so in Richtung Wer ist Pop? Ja, und damit fängt es schon mal an, dass das Zeitmagazin überhaupt in dieser positiven Weise sich bezieht auf Pop. Und dann war aber nicht die Idee zu sagen, ja, Pop sind alle, die irgendwie Popmusik machen oder sowas, sondern die Idee war immer, wer ist Pop, in Klammern, wer ist irgendwie subversiv. Also wer hat irgendwie so ein Element, wo er nochmal so hintenrum eigentlich eine Karikatur auch seiner selbst ist oder irgend so was ganz Komisches macht. Also so, ja. Und da weiß ich noch, das kam dann in einer Woche, Dolly Buster, die ist die bekannte Pornodarstellerin, die war damals auch ziemlich häufig im Fernsehen, so mit so B-Aufträgen. Und die nächste Woche war Gerhard Schröder. Ja? Und ich glaube, das auch in dieser Zusammenstellung ist das signifikant. Ja? Und das überhaupt auch, und das ist im Übrigen auch nochmal wichtig für die Entwicklung allgemein von Popkultur in den 90er Jahren und auch bis heute. Also Fußnote dazu, Pop ist ja vom Ursprung her, also Ursprung ist eigentlich bildende Kunst, Pop Art, aber kommt dann über Musik. Also eigentlich gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen Popkultur und Popmusik. Darüber läuft die Identifikation. Also wenn wir auch über Subversion reden in der Popkultur, reden wir eigentlich immer über Musik. Und diese Verbindung, dass auch Jugendkultur, ja, Pop-Jugendkulturen identifizieren sich immer über Musik. Und wenn sie eine bestimmte Kleidung tragen, ist diese Kleidung wiederum signifikant für einen bestimmten Musikstil, der dahinter steckt. Und diese A, Eindeutigkeit im Bereich der Musik wird aufgelöst und B, wird dieser Zusammenhang zwischen Popkultur und Popmusik aufgelöst. Und in den 90er Jahren gewinnt die Popkultur eine Eigenständigkeit. Also da ist es immer noch wichtig, dass es so Bezüge gibt zur Popmusik. Also da, aber es reicht zum Beispiel, dass Clinton mal Saxophon gespielt hat. Ja? Und es sind aber genauso wichtig auch andere Bezüge zur Popkultur. Also wenn Joschka Fischer Turnschuhe trägt, dann reicht das schon, um den irgendwie reinzuholen in so eine Idee von verallgemeinerter Popkultur. Und das ist dieser Pop 2, von dem die Dresden spricht. Und deswegen, ich erwähne das alles, weil um auf eine Frage zu kommen, da steckt ja auch drin, dass in dieser Verallgemeinerung von Pop der gleichzeitig auch verallgemeinert wird als pädagogisches Konzept oder als Sozialisationsmodell. Also während in den 80er Jahren das immer noch diese Diskussion gab, immer mal wieder an irgendwelchen Bands, dürfen die jetzt überhaupt auftreten oder machen die unsere Kinder alle verrückt oder so. Ja? Oder überhaupt auch die Idee, wir verstehen unsere Jugend nicht mehr. Ja? Die Idee von einem Generationskonflikt, der eben Konflikt war, der darauf basierte, dass Kinder was machen, was nicht reinpasste in die Kultur der Erwachsenen, auch wenn die Kultur der Erwachsenen selber schon langsam in dieser Schleife der Popkultur drin war. Also auch wenn die selber schon Rock'n'Roll gehört haben, ging das nicht zusammen damit, dass die Kinder dann auf einmal Punk hörten, obwohl die Nähe da ganz groß ist. So, und das ist weggebrochen. Ja? Das ist alles toll. Also ja, lass die ganzen Girls irgendwie zur Tokyo Hotel gehen. Ist super. Die Mutti kommt mit, damit nichts passiert. Ne, wenn die Tochter dann zusammenbricht, nach 36 Stunden warten auf so ein Autogramm, dann ist Mutti da, die das eigentlich so, und das wird, also ich meine, ich weiß nicht, ob das real passiert, aber so wird es ja verkauft. Also das sind ja die sind nicht super gefährlich. Also das ist nicht das, was die Stones verkörpert haben früher sozusagen. Genau, und das sind aber da dann geht nichts kaputt, da wird nicht die Waldbühne auseinandergenommen danach oder so. Ja, aber doch, dann ist es kein Generationskonflikt mehr. Dann machen die alles alle gemeinsam. Mutti macht dann auch die den Saal mit kaputt. Das gehört zumindest dann zu dem, was so einkalkuliert ist. Mhm. Ja. Also das also hier lief ja vorhin so ein Film über das IOZ, ne? Und da gab es ja diesen schönen Auftritt von Anarchist Academy. Und da könnte man sich ja mal fragen, okay, das ist jetzt so eine Band, die ist so, ich weiß nicht, die gibt es ja wahrscheinlich nicht mehr. Die haben sie jetzt mal wieder vereinigt, da ja? Gab es eine Demo gegen die Abschaffung des Asylrechts und haben die nochmal in Kreuzberg gespielt. Okay. Aber die waren wesentlich unagiler als dort, ja. Auf den Bildern. So, etwas statisch. Und ich kenne die jetzt gar nicht so, aber das, was man da gesehen hat, das ist ja schon sehr toll gewesen. Und gleichzeitig bei manchen Parolen denkt man so, naja, hätte es auch jetzt nicht sagen müssen. Und so, aber das wäre ja so ein ganz klassisches pädagogisches Konzept. Also überhaupt, wie Hip-Hop so funktioniert, weil das Teacher. Ist ja auch, nochmal? Das ist Teacher. Genau. Und auch das ist ja wirklich eine ganz interessante Situation, weil es ist gleichzeitig so, dass so die Trennung zwischen Publikum und Bühne aufgehoben ist. Also auch da jetzt so, man kann so auf die Bühne rauf und ein bisschen Stage schreiben und so. Und gleichzeitig aber auch wiederum die Trennung zwischen Bühne und Publikum ganz klar ist. Also eben klar ist, wer belehrt die Leute und das Publikum darf dann da Arme hochmachen. So. Nichtsdestotrotz, also daran wäre ja zu messen, zum Beispiel, wie haben solche, und jetzt erstmal im neutralen Sinne, Pädagogisierung im Sinne der Kulturlinken oder im Sinne einer politischen Kultur der Linken funktioniert. Und es passt deshalb ganz gut, weil gerade vorgestern bei Stefan Raab Thomas D. war, ja, mit seinem neuen dritten Soloalbum. Ne? Und das ist interessant, weil die beiden, Stefan Raab als jesuitischer Schlachter, ist er ja eigentlich vom Haus aus, und dieser Thomas D. mit der neuen Platte von den Fantastischen Vier, ne? Fanta 4, wie man so sagte, mit der neuen Platte Kennzeichen D. Da war so völlig klar, so dieser Mensch hat Hip-Hop nach Deutschland gebracht. Ja? Also das ist so, wenn man über Hip-Hop redet, dann, also gar nicht mal, dass man dann auch über den reden müsste, sondern muss man nur über einen reden, nämlich Thomas D. Punkt. Und dann ging es auch nochmal so um die Geschichte mit diesen ganzen Quatschliedern, mit denen die damals bekannt geworden sind. Was da. Die da und... ja, und dann haben sie auch nochmal so Gesten nachgemacht, als wenn die damals von denen erfunden worden wären. Und das finde ich jetzt so interessant, weil also die Frage hat sozusagen den doppelten Aspekt. Man müsste einmal jetzt tatsächlich so Biografien nachverfolgen, was ist da passiert. Und wenn man dann das aber so im größeren gesellschaftlichen Maßstab sieht, dann merkt man, naja, also was sich eben, also während eben so Anarchist Academy noch eher so ein Auslaufmodell von Pop 1 sind, die dann nämlich auch gar nicht mehr an sich selber, sondern an sozusagen dem Gesamtzusammenhang gescheitert sind, in dem Maße, dass sie eben zum Beispiel verschwunden sind und dagegen dann eben sowas wie Thomas D., so wo man sagt, okay, also ich weiß nicht viel von Hip-Hop, aber was ich weiß, ist, dass alles, was du bisher künstlerisch gemacht hast, schlecht ist. Das war wirklich schlimm. Dann haben sie noch so einen Ausschnitt von so einem Video gezeigt. Und das kriegt jeder von uns mit GarageBand hin. So, ne? Diesem Apple-Programm, das so mitgeliefert wird. Also ganz schlimm. Und das wurde aber so abgefeiert, als sei das jetzt so, und auch mit so diesen dazugehörigen Floskeln. Also das ist auch nochmal interessant. Also was ich vorhin meinte mit Blumenfeld, also so, dass man als Künstlersubjekt nochmal sich in die Mitte rückt. Ja? Das wurde da alles, hatten die alles drauf. Stefan Raab, der ist ja klug, also ne, Jesuit, wie gesagt. Ja, das, ja, diese Platte ist jetzt eher wieder so eine persönliche Platte, also dieser ganze Schmonz. Ja. Und darum, darum geht es ja nicht. Es geht eben nicht um Thomas D. oder so, sondern das würde eher eben genau um solche Situationen gehen oder eben mal nachzuprüfen, was hat denn Thomas D. damals, als auch parallel Bands wie Anarchist Academy unterwegs waren, was ist denn da passiert auf dem Konzert? Ja. Also meine Frage war, bezog den zweiten Teil, den du da jetzt herangesetzt hast, gar nicht mit ein. Also so. Mir war es schon nochmal die Frage eben nach der Illusion, nach der Situation, die ja da noch mit drin ist. Also wo man sagt, es gibt halt irgendwie so einen Teil der Popkultur, wo die Musik dort schon das Mittel ist, um aus hoffnungsvollen Menschen gute Menschen zu machen. Ja, aber das, gut, aber dann würde ich jetzt so ganz einfach sagen, also diese ganze Idee der Subversion ist falsch. Und zwar deshalb, weil die bleibt auf der symbolischen Ebene hängen. Ja, also und das ist auch genau das Problem, weil die sozusagen diese symbolische Ebene auch verselbstständigen hilft. Und zwar abzieht von letztendlich dem, worum es einer, um es pathetisch zu sagen, materialistischen Ästhetik gehen müsste, nämlich vom Material. Also dann redet man auch in letzter Instanz um Symbole und nicht um konkrete Handlungen oder Praxis. Oder. Also damit meine ich, und das ist ja im Übrigen auch durchaus interessant, was da passiert ist. Ja? Also wir reden ja scheinbar immer über eindeutige Symbole, weil politische Symbole. Also wir reden darüber, das wäre vielleicht so ein Bogen jetzt nochmal zu meinem Anfangspunkt zurück und dann wird es vielleicht auch mal so Richtung Ende zu überlegen. Aber also jedenfalls, wir reden ja darüber, dass es politische Symbole gibt, die immer noch in ihrer Eindeutigkeit funktionieren. Also und wundern uns dann. Nazis tragen Che Guevara-T-Shirts. Und gleichzeitig freuen wir uns, okay, wenn irgendwie so junge Leute ankommen und was weiß ich, rote Sterne haben oder was auch immer, das ist schon mal ganz gut. Ja? So, das ist ein eindeutiges Symbol. Aber gleichzeitig diese ganze Idee, die da auch theoretisch hintersteckt, die kommt nicht über die Eindeutigkeit, sondern die kommt eigentlich über eine große Verwirrung, die stattgefunden hat. Und da sind auch nochmal die sogenannten Cultural Studies wichtig. Nämlich, dass man in den Anfang 60er Jahren das mit auf einmal einer Jugendkultur zu tun hatte, dem vorausgeht, dass überhaupt die Jugend auf einmal eine der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen wurde, auch als Konsumentengruppe, und man überhaupt in einer Konsumgesellschaft lebt, die sich wesentlich über den Konsum definiert und weniger über die Produktion. Dass man also Jugendliche hat, die A, nicht mehr eindeutig sich selber zuordnen zu den bisherigen Klassen, und B, die auch keine eindeutige politische Zielrichtung haben, obwohl sie aber permanent zumindest gesellschaftlich handeln. Mods. Ja? Mods tragen Anzüge, kommen aus dem Angestelltenmilieu, und die erste Reaktion darauf ist, alles, was die machen, ist Unsinn. Das hat keine Bedeutung, das ist sinnlos. Ja? So, jetzt kann man natürlich sich nochmal an Sigmund Freud erinnern, was ich vorhin meinte. Träume haben immer eine Bedeutung. Alles, was wir wissen vom Menschen, ist eine sinnvolle Handlung. Und das ist im Prinzip so ein Ansatz, den dann die Cultural Studies auch hatten, dass die sagten, nee, wir müssen einfach nur mal genau gucken, was denn an deren Handlung das Sinnvolle ist, wie denn da Bedeutung produziert wird. Und das ist das Postulat, da wird Bedeutung produziert. Und dann fing man eben an, über eine erweiterte Idee von so symbolischer Handlung, über zum Beispiel deren Partyverhalten, Drogenverhalten und so weiter, sich Gedanken zu machen, was das gesellschaftlich bedeutet. Nicht einfach nur als so Handlung an und für sich. So, das... Also das, glaube ich, ist aber eben so längerfristig, oder wenn man das so weiterverfolgt, ist das die Falle. Also weil genau diese Beschäftigung mit Kultur, gerade aus dieser historischen Erfahrung einer mit der Popkultur fortschreitenden Kulturalisierung, mit der historischen Erfahrung, dass auch die Linke diese Kulturalisierung nochmal selber mitgemacht hat unter dem Vorzeichen Poplinke, ich weiß nicht mehr, wie der Satz anfing, aber ich mache den mal so weiter, führt dazu, dass man eigentlich dabei stehen bleibt, sich nur noch über diese symbolische Ebene zu verständigen und die gleichzeitig aber verwechselt mit einer Materialebene. Also sind wir da nicht irgendwie in so einem Todpunkt angekommen, also wenn wir jetzt mal die 80er Jahre, die 90er rein, und da hat man jetzt Punk gehabt, was irgendwo lifestyle-mäßig ja im Prinzip ein bewusster Gegenentwurf zur Gesellschaft war. Ne? Wenn alles schick ist, dann bin ich dreckig. Wenn die hier riesige Orgelgitarren auf die Bühne schleppen, wie Pink Floyd und Queen, dann mache ich eben drei Akkorde. Ne? So, das drückt sich dann aus in dem gesellschaftlichen Wirken. So, das zweite dann, Ende der 80er Jahre, Techno. Man sagt, man hat diese Disco-Tempel mit vielen Glitzerkugeln und viel Licht und mit Glasfußboden und alles schickimicki. Nee, ich gehe jetzt in eine alte Fabrikruine und macht dort im Prinzip eine neue Popkultur, auf die noch ein Star war. Und damit endet es ja aber eigentlich. Das heißt, seit 15 Jahren kommt da ja nichts mehr Neues, wo man sagen kann, es ist ein neuer Musikstil irgendwo, der wirklich neu ist. Und es ist aber auch keine neue Form mehr da, sondern man reproduziert ja eigentlich wirklich nur noch das, was irgendwo schon mal da war, und versucht damit verzweifelt, diese gesellschaftliche Rebellion oder Aufbruchsstimme oder sonst irgendwas damit wieder einzufangen. Also man stellt sich dann eben halt wieder die Spermelsofa hin, weil man das irgendwo aus der Oralgeschichte kennt, dass man früher eine Party hatte und da waren halt Spermelsofas und das war cool, haben die Alten erzählt. Na, und die T-Shirts, wo riesige Ghetto-Blaster drauf sind. Kein Mensch hat mal einen Ghetto-Blaster an einem CD-Player, aber der Ghetto-Blaster ist so das Symbol, man hat sich halt auf dem Fußweg getroffen und sich sozialisiert. Also so ein urbaner Mythos einfach mal, der ja irgendwie da produziert wird. Und seit aber nicht mehr existiert. Passiert da nichts mehr. Seit Nirvana ist immer dieser Retro-Schlaufe drin, wie du das gesagt hast. Aber ich würde die Frage jetzt mit am Ende der Geschichte auch mit der Frage nach Ende der Veranstaltung beantworten. Also, ja. Aber das wäre, habe ich auch noch als Punkte stehen, also auf was treibt das zu? Wenn wir immer von Regression sprechen. Mir ist vorhin halt noch was eingefallen. Also, weil du vorhin von Schröder gesprochen hast, ich hatte vorhin diese schon, wo du von Beethoven und dem Neujahrskonzert gesprochen hast, vielmehr dieser Zapfenstreich der Bundeswehr zum Abgang von Schröder ein, wo Mackie Messer kam. Und Doris und Gerhard Feist grinsten, als das dann kam. So, weil da waren ja auch Dinge kenntlich. Also, dass der Staat einen nicht mehr unbedingt als der cleane Staat dort erscheint, sondern dass da auch Brüche offenbar werden. Also, dass der Staat auch seine Zähne sozusagen auch selbst zeigt. durchbrecht. Also eigentlich durch die kritische Reflexion des Zähnezeigens. Also. Ja, die Frage ist ja, wie weit reicht das denn an eben tatsächlich konkrete materielle Verhältnisse ran oder nicht? Mhm. Also weil jetzt das so häufig das Beispiel war mit dem Sexismus und so Übergriffen. Sagen wir mal so, wenn bei einem Konzert, bei dem völlig außer Frage steht, dass das alles so im vollgrünen Bereich ist, eine Frau vergewaltigt wird, ja, dann hat das nichts mit der Band zu tun, aber es ist gleichzeitig ein Problem, worüber man sich dann hier, wenn das dann hier passiert, Gedanken machen muss, beziehungsweise wo es Konsequenzen gibt, wenn man so weiß, wer das war und wie das war, also wie man so mit solchen Situationen umgeht. Ich im Übrigen bin deshalb immer bei diesem Beispiel, weil das ein tatsächliches Beispiel ist, oder es sind mehrere Beispiele, die gerade in letzter Zeit sowohl auch, also nicht in der Flora, aber in Hamburg gibt es so einen Fall und aus meinem persönlichen Umfeld gibt es auch so einen Fall, wo eine Frau von jemand vergewaltigt wurde, der in dieser Pop-Linken zu ungefähr einer der fünf Namen ist, die da führend waren. Und es ungeklärt ist, wie man damit umgeht. Also jedenfalls ist das aber, also worauf ich hinaus will, ist ja immer die Frage, was ist das eigentlich materielle Verhältnis? Also und da kann man drüber reden und nicht. Und natürlich ist eben, wie gesagt, auch vorstellbar, dass man prinzipiell eine Veranstaltung hat, wo, gibt es ja auch, also zum Beispiel gibt es, also es gibt ja zum Beispiel so in diesem queer-feministischen Bereich schon auch so Bands, die man von außen betrachtet als mehr als sexistisch bezeichnen müsste. Ja? Bei denen es aber dazu gehört, dass die das als künstlerisches Konzept einschließlich auch der Art und Weise, wie diese Veranstaltungen dann stattfinden, so gestalten, dass es nicht passiert. Also es ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie früher bei Laibach. Ja, also die Teil von dieser neuen slowenischen Kunst so in ganz bestimmter Weise umgehen mit eben einmal mehr bestimmten Symbolen und so weiter und auch kokettieren mit Totalitarismus und dergleichen und auch mit NS-Symbolik, aber wo zumindest über eine Zeit klar war, dass da geht auch nie ein Nazi hin und es wäre auch nicht gesund für einen Nazi dahin zu gehen. Und genau unter dem Gesichtspunkt ist aber deine Frage, glaube ich, nicht uninteressant. Also wie geht man dann, also welche Rückkopplung gibt es oder sollte es geben oder in welche Richtung sollten so Überlegungen gehen, um genau diese materielle Ebene wieder in eine kulturelle Praxis reinzuholen? Und zwar gerade, wenn die bisherige Vorstellung von kultureller Praxis offensichtlich nicht mehr so funktioniert, wie sie bisher funktioniert hat. Denn darum geht es ja. Also man kann ja auch sagen, gut, wenn das denn stimmt, dass seit Nirvana nichts mehr passiert ist, meinetwegen. Also das gibt in der Menschheitsgeschichte große Zeitabschnitte, wo über Jahrhunderte nichts passiert ist. Und so gleichzeitig. Im Übrigen ist das ja auch nicht ganz richtig, sondern was passiert ist, dass ein bestimmtes Modell von kultureller Entwicklung durcheinander gerät und ja auch durch andere Modelle durchsetzt wird oder irritiert wird. Ja? Also zum Beispiel, was auch ein Retrophänomen ist, aber das gehört ja mit dazu, also die Schallplatte ist nicht tot. Ist, selbst bei, habe ich gerade gesehen, ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, hier Mediamarkt oder Saturn gibt es mittlerweile wieder Vinylabteilung. Und selbst so Mainstream-Kram wird in Vinyl rausgegeben. So, und dann gibt es diese ganzen Wiederveröffentlichungen, vor allen Dingen so in dem Bereich Soul und so ähnliches, ja, oder auch so früher Hip-Hop. Ja. Und es gibt dann auch Tanzveranstaltungen oder überhaupt irgendwie Veranstaltungen, die als DJ-Veranstaltung stattfinden, wo solche Musik aufgelegt wird. Und das ist natürlich von der Musik erstmal retro, also weil da Musik gespielt wird, die produziert wurde zwischen, sagen wir mal, 1965 und 1975 oder irgendwie sowas. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht retro, weil diese Musik noch nie in der Form so rezipiert wurde. Und auch daran hängen ja unter Umständen bestimmte kulturelle Praxen. Also auch das kann zum Beispiel Bestandteil einer durchaus produktiven Historisierung sein. Ja? Also deswegen, also das wäre das eine. Also das heißt, ich würde erstmal das von der Diagnose teilen. Ja, also es gibt in den 90er Jahren, ich weiß nicht, ob ich es an Nirvana festmachen würde, aber zumindest ein Stagnieren von Entwicklung. Und gleichzeitig aber die Frage, warum ist das eigentlich ein Problem oder was ist daran das Problematische? Und eben die zweite Frage, gibt es nicht genau über den Mechanismus dieser modehaften Retrophänomene auch sozusagen neue Erzählungen oder neue Stränge von Geschichte, die sich da entwickeln? Und naja, also um vielleicht diesen Punkt nochmal zu sagen, also auch wenn das ist, landet jetzt alles so bei so komischen, floskelhaften Großpostulaten, ja, aber also diese Idee, das zentrale Problem ist, man ist eigentlich hängen geblieben in dieser Vorstellung von Subversion, man ist deshalb hängen geblieben, weil Subversion letztendlich über die symbolische Ebene nicht hinauskommt. Wichtig wäre in irgendeiner Form sich über eine materielle kulturelle Praxis Gedanken zu machen. Ich glaube, dass das deshalb ein Problem ist, weil es kaum einen Begriff gibt für diese Materialität von kultureller Praxis, weil dieser Begriff materielle Praxis auch theoretisch ziemlich verschwunden ist, so in den letzten 20 Jahren. Und dann käme es darauf an, darüber sich auch nochmal grundsätzlich über politische Ziele zu verständigen, und zwar auch Ziele, die über Detailfragen, welche Band darf hier unter welchen Gesichtspunkten spielen, hinausgehen. Also, und das kann im Übrigen ja auch sein, dass das erstmal dazu führt, den Rahmen klar abzustecken. Ja, also ein AJZ ist ein AJZ. Das ist hier nicht, die Parteizentrale. Ja, eine Partei wollen wir nicht. Also es ist nicht irgendwie das Revolutionsbüro oder sowas. Oder vielleicht, weiß ich nicht, also vielleicht ist das ja auch, aber erstmal geht es ja um so Veranstaltungen. So, und dann ist die nächste Sache, dass man tatsächlich überlegt oder das zumindest in die Reflexion mit einnimmt. Man hat es bisher auf kultureller Ebene ganz entgegen der bisherigen Annahme der letzten 15 Jahre oder 20 Jahre nicht mit einer offensiven Position zu tun, sondern mit einer defensiven Position. Ja? Und einmal mehr, also auch gelungene Musikveranstaltungen oder Konzerte oder überhaupt Veranstaltungen sind erstmal gelungene Veranstaltungen, das ist auch gut. Aber die sind nicht das Ziel, worüber man sich überhaupt politisch verständigt, sondern eigentlich sind das Voraussetzungen. Das ist das Problem, dass Voraussetzungen, die man machen sollte, immer verwechselt werden mit den Zielen schon. So. Gibt es ja auch Rotwein eigentlich? Das ist eine Grundvoraussetzung. Ja. Ich schenke dir mal ein Glas ein, oder? Ja. Gut, also ich denke... Aber jetzt, das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, das ist jetzt. Ich würde halt einfach jetzt mal rumfragen, ob es jetzt hier unter den Nägeln brennende Sachen gibt. Oder vielleicht könnt ihr auch 2 Minuten warten. Weil dann kann man sie auch nochmal ansprechen. Ansonsten. Erstmal der Rotwein, dann die Fragen. Ja, also wenn es jetzt nichts gibt, ich würde es uns halt erstmal beenden, dass wir erstmal wieder rumlaufen können. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank an Robert. Und ja, also. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ja, ich habe jetzt noch diese Filme, die man zeigen könnte. Vielleicht könnte man darüber, aber das ist nur so, das ist eigentlich, das hat gar nichts wirklich jetzt unmittelbar mit dem Thema zu tun. Das ist ein Trickfilm. Das eine ist ein Trickfilm, das andere nicht. Ja, wir hätten natürlich auch noch Filme. Wir haben eben noch aus der Anfangszeit also noch so Aufzeichnungen von Verhandlungen und Hausbesetzung hier im Haus. Die könnten wir dann auch nochmal reinlegen. Die liefen schon vorher und die könnten wir aber dann auch jetzt dann nochmal, wenn sich das hier geklettet hat, auch nochmal reinlegen. Wer da Interesse hat. Ich will noch was drin. Ich will noch mal sehen. Ja, das ist ganz lustig. War das ein Film?